Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Die in der DDR geborene Autorin und Buchgestalterin Judith Schalansky bezeichnet sich als Atlaskind. Schon als Kind hätten sie ferne Länder interessiert, vielleicht weil damals weite Reisen unmöglich waren, zumindest außerhalb der sozialistischen Staaten. So durchkreuzte Schalansky mit ihrem Finger auf Atlanten, Kontinente und Ozeane, fasziniert vor allem von Inseln verstreut im Meer. Judith Schalansky erkundete die Welt über kartografische Werke, die uns in Form einer ebenso abstrakten wie ästhetischen Darstellung ferne Welten zugänglich machen. Unser heutiges Hörspiel basiert auf Judith Schalanskys Buch »Atlas der abgelegenen Inseln«. Ein halb literarisches, halb kartografisches Buch, das vor allem durch seine aufwendige und besonders schöne Gestaltung auffiel. Von der Stiftung Buchkunst wurde es 2009 als das schönste deutsche Buch des Jahres ausgezeichnet. Kunstvoll illustriert zeigt dieser literarische Atlas, jeweils auf einer Doppelseite, insgesamt 50 Inseln in allen Meeren der Welt. Geografische, demografische und historische Angaben werden aufgelistet, aber Schalansky erzählt auch absurd abgründige Geschichten, Legenden und historische Begebenheiten. Er erzählt von seltenen Tieren und seltsamen Menschen, von Entdeckern und Schiffbrüchigen, von uralten Kulturen und vom Kampf ums Überleben unter widrigsten Bedingungen. Schalansky erzählt von Inseln, auf denen sie nach eigenen Angaben nie war und auch niemals sein wird. Denn fernab idealisiert romantischer Vorstellungen von Hängematten oder Palmenstrand-Idylle entpuppen sich die meisten abgelegenen Inseln als öde, karg und trostlos. Regisseur dieses Hörstücks ist der Schweizer Tom Lutz. Er zählt zu den am meisten beachteten Regisseuren der zeitgenössischen deutschsprachigen Theaterszene. Er nahm Judith Schalanskys Atlas der besonderen Art ursprünglich als Vorlage für eine Inszenierung am Schauspiel Hannover. In der folgenden Stunde hören Sie die von Tom Lutz gestaltete Radiobearbeitung seiner Inszenierung als Klang- und Hörreise. Erwarten Sie keine abgeschlossenen Geschichten und keine Lesung aus dem Buch von Judith Schalansky. Lassen Sie sich ein auf eine vielschichtige Komposition aus Stimmen, Geräuschen und musikalischen Fragmenten. Vielleicht eine Reise im Kopf zu den entlegensten Orten unserer Erde. Kilometer von Neuseeland entfernt.

Noch zwei Programmhinweise. Morgen Sonntag liest Josef Lorenz in Du holde Kunst Gedichte des griechischen Literaturnobelpreisträgers Odysseas Ilitis. Und nächste Woche bringen wir im Ö1 Hörspieltermin Geh dicht dichtig, ein Hörspieldialog mit Elfriede Gerstl, geschrieben von der deutschen Autorin und Lyrikerin Ruth Johanna Benrath unter Verwendung von Originalzitaten der von ihr verehrten Wiener Dichterin. Gerti Drassel verkörperte Elfriede Gerstl und Burgschauspielerin Dörte Lysewski Ruth Johanna Benrath. Und die Sängerin Laurie Newton verbindet mit ihrem Gesang diesen Dialog zweier Autorinnen, die sich im realen Leben nie begegnet sind. Mit der Hanna nach Havanna, mit der Elfi nach Delphi, mit der Mezitant ins Disneyland. Ich bin halt gern am Tag zu Haus, führ abends meine Grillen aus. Treff mich mit Hasi oder Schulli, im Anzug oder Bulli. Bleiben wir halt zu Haus, in Berlin. In Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. Wien, Wien, Wien, Wien, Wien, Wien, in Berlin. In Wien. In Berlin. In Berlin. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Berlin. Hör schön. Geh her, hör schön. Schön herhören. Schön die Herren hören. Schöner hören. Schönere Herren. Schön spielen. Schöner spielen. Schöner hörspielen. Horch. Horch auf. Horch ins Orfloch. Horch ins Ofenloch. Horch ins Horchloch. Horch ins Loch. Horch doch. Gehorch doch. Horch doch. Horch doch. Gehorch doch. Horch. Horch. Gehorch doch. Horch. Horch. Gehorch doch. Horch. Horch. Horch. Horch doch. Geh dich dichtig. Hörspieldialog mit Elfriede Gerstl. Nächsten Samstag im Ö1 Hörspieltermin um 14 Uhr. Bis dahin, Ihr Kurt Reisnecker. Fünf